Mann vor der Mabe. Und ohne ihre Sicherheitsnadel hat sie keine Selbstsicherheit mehr. Der Bahnhof ist ihr Revier, dort trifft sie sich dann mit ihresgleichen. Mit zugedröhnten Junkies, Männern und mit anderen Schnapsleichen. Es stinkt ohnegleichen, Punk-Maria. Mit Syphilis verseucht ist Maria. Und die Kränze hat sie auch. Punk-Maria liegt zugeschissen in einer Ecke. Aber sie schreit Deutschland verreche. Und auf alles andere scheißt sie auch. Punka Maria hat sich ihre Hemden zerrissen, Löcher in die Hosen gebissen, doch nun braucht sie schnell den nächsten Schuss. Mit Schweiß auf der Stirn muss Maria jetzt zum Soziamt laufen. Und für das Geld vom Strich will sie sich eine Ratte noch kaufen. Aber erst was zu saufen, Punka Maria. Mit Syphilis verseucht ist Maria. Und AIDS hat sie wohl auch. Punka Maria will sich jetzt politisch engagieren, gegen böse Nazis demonstrieren. Also läuft sie schnell zu Antifa. Punka Maria will sich jetzt politisch engagieren, gegen böse Nazis demonstrieren. Ja, da freut sich schon die Antifa.